Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Hey. So eben. Darkseer Radio. The music from the dark side. Ja, seid bei Darkseer Radio und bei den Skizzes mit EBM weiter. Den Anfang macht Baganstruck mit She Wants. Hey everyone, I'm Carlos from Baganstruck and you are listening to Darkseer Radio. Im Anschluss geht es weiter mit Baganstruck und Mariposa. Maricón, puta. puta mariposa que se rompe siempre dos. Ey, tú, pinche maricón, puta mariposa que no puede ser mejor. Ey, tú, pinche maricón, puta mariposa que se rompe siempre dos. Ey, tú, pinche maricón, puta mariposa que no puede ser mejor. Ihr hört jetzt Blitzmaschine mit Bird Out. Ihr seid bei Daxio Radio. The music from the dark side. Profit ist die neue Religion. Wir schuften für den Hungerlohn. Ohne Rücksicht und Verstand. Ist das hier noch Deutschland? Deutschland. Im Anschluss geht es weiter mit Echo, Prods, Minty, Caden und Dolph. Ich küsse mal alle, die uns kennen und die ich kenne und die wir kennen und ja. Ihr hört Daxio Radio mit IBM. Ich bin Paul und Spaß in der Sendung bei Daxio Radio. The music from the dark side. Das war Dolph Lundgren. Nach dem Break geht es weiter mit Schramm und Asbest. Radio. Die Hände sind aus Stein, den Abfall der Vergangenheit lass ich nie wieder rein. Ich bin Asbest, du kriegst mich nicht. Ich bin fest. Ich will dich nicht. Ich bin Asbest. Du kriegst mich nicht. Ich bin Asbest. Ich will dich nicht. Dein Nektar ist die Glut, doch die Flamme verklimmt. Die Mauer bleibt stehen, denn mein Herz ist aus Asbest. Ich bleibe besinkt. Ich bin Asbest. Du kriegst mich nicht. Ich bin Asbest. Ich will dich nicht. Ich bin Asbest. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Homepage tag-giro-radio.com besuchen. Hier ist Paul mit IBM auf Darkseer Radio. Ich will dich nicht. Im Anschluss geht es weiter mit NZ und Golden Age. Danach kommt Dupont und Casino. Bis gleich. Ihr könnt uns natürlich auch gerne im Chat besuchen. Dafür müsst ihr euch einfach bloß anmelden bei uns und dann könnt ihr schon loschatten. Hier ist Darkseer Radio. The music from the dark side. Alexa, wie wird das Wetter heute? Darkseer Radio, the music from the dark side. Ihr hört jetzt Dupont mit Casino. Taxiro Radio. Kleiner Programmtipp, morgen ab 21 Uhr ist wieder Icy Eisbrecher für euch da mit der Sendung The Sound of Darkside auf Darkseo Radio. The music from the dark side. I wish for a happy ending. Oh, here we go, here we go. Everything on black, wish me luck. Ihr hört jetzt Nuts Kifted mit Parachop auf Darkseo Radio. Ich grüße mal die Fledermaus. Yeah. Google, starte die Navigation. Heute spiele ich ein paar Bands mit ein paar Namen, die man gar nicht aussprechen kann im normalen Leben. Danach geht's weiter mit Carbereit und Miss N. Im Anschluss danach mit den dann Cheerleaders on the Move mit Freaks in der Single Edit. Darkseer Radio. Music from the dark side. Ich habe ja heute kein Laberfleisch. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen in Ruhe. Also, bis gleich. Euer Paul. Ihr hört Darkseer Radio mit IBM. Heute ist der 19.06.2020. Es ist 20.30 Uhr. We are on the freaks on the floor. Dance, freak, dance, get down, get ready, watch your dance. Freak, dance, freak, freak, dance, freak, get down, get ready, watch your dance. Dance, freak, dance, dance, freak, dance. We are the freaks on the floor. We'll be right back. Ihr hört es, Simulitan Cheerleaders on the move mit Work is Violence. Nach dem Break geht es weiter mit Angstfabrik und IBM Aerobic. Ihr seid bei Darkseer Radio. Work is music from the dark side. Work is violence. Baby, I'm the Robin. und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und die Ende rob ich. Die Ende rob ich. Und jetzt alle Arme in die Luft. Und jetzt alle Arme in die Luft. Und jetzt alle Arme auf den Boden. Anschluss geht es weiter mit MRDTC und For the Good Times. Danach geht es weiter mit Dupont und Expo 2K. Ihr seid bei Darkseer Radio. Music from the dark side. Don't look. Sexual subject matter for the purpose of sexually exciting the viewer. What is your pornography? Was ist Ihre Pornografie? Der lebt auf dem Boden angreifen. Right there. What is your porn? Oh, yeah. Get it. $3,000 is being spent on pornography. Every second, 372 internet users are typing adult search terms into search engines. Ihr hört es momentan, Digitalfaktor mit Dopamin. Danach geht es weiter mit Jäger 90. Du gibst mir die Kraft. Danach hört ihr Body Pleasure mit Diktatorship. Blitzmaschine, Do Not. Also, bis gleich. Kraft. Für den ganzen Saft. Für den ganzen Saft. Es ist geschehen. Es ist geschehen. Ich muss dich wiedersehen. Understanding. 2 weeks ago, I met with the British Foreign Secretary who suggested Zimbabwe sends a delegation to the United Kingdom to reopen negotiations. We should be able to find a way forward, but one that recognizes the urgent need for land reform. Dictator! Dictatorship! No speech, no freedom, no speech. and rotten society. Resist the falling honesty. Trust in your own personality. We've seen enough. everyone, I'm Carlos from Pagan Stroke and you are listening to Dark Zero Radio. Bei uns geht's weiter mit Pagan Stroke und Dance Motherfucker. Danach geht es weiter mit Body Pleasure und Scumbag. Someone Das war Akalauts mit Body Crush It Bones. Es geht weiter mit Frontal und Sei Stark. Danach geht es weiter mit Ryan. Ihr hört Daxio Radio. The music from the dark side. Wieder Icy Eisbrecher am Start mit The Sound of Darkside von 21 bis Ultimo. Ihr hört Daxio Radio und ich bin der Paul. Bis 22 Uhr geht es weiter mit IBM. Live on air with me. Und halte durch. Bei uns geht's jetzt weiter mit Auto da Fee und Mother Queen. We'll be right back. Im Anschluss geht es weiter mit Paganstag und Raven. Nicht wundern, wenn ihr heute so für Paganstag hört. Ich habe gestern den ihre CD bekommen. Frisch auf den Tisch. Ihr hört Daxio Radio. Hey everyone, I'm Carlos from Paganstroke and you are listening to Dark Zero Radio. Jetzt geht's weiter mit Musik aus dem Ostblock und zwar hört ihr Laibach mit Tanz mit Laibach. Ihr hört Daxio Radio. The music from the dark side. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Rechtstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. Brüchel, komm dann mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 2, 3, 4. Wir singen. Wir fallen unter Himmel. Wir geben oder nehmen. Amerikaner Freunde und deutsche Kameraden. Wir tanzen gut zusammen. Wir tanzen heute mit Leibauch. Bei uns geht's weiter mit Acrisure featuring Auto da Fe und Hammer of Combat. Your trust. Im Anschluss geht es weiter mit Spark und Produktion Nonstop. Also, und morgen nicht vergessen, ab 21 Uhr Icy Icebrecher mit The Sound of Darkside. Und nächste Woche Donnerstag, wenn es der Fledermaus wieder besser geht, dann wieder mit Gothic Night Café ab 20 Uhr donnerstags bei Darkseer Radio. The music from the dark side. Im Anschluss geht es weiter mit DFOV mit He Runs Too Fast For Us. Danach geht es weiter mit Batch ID und Danzanaki. Darkseer Radio, the music from the dark side. Across the border, we took a veil of breath. The wise says, what is your time? What's up? It takes a place for us. It takes a place for us. It takes a place. Ihr hört jetzt Batch-ID mit Danzanaki. Ich sag dann schon mal auf Wiederhören und auf Wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Paul Paradox mit EBM. Vielleicht hören wir uns nächste Woche oder übernächste Woche. Mal schauen, wie es zeitmäßig hingeht. Also morgen nicht vergessen. Icy Eisbrecher ab 21 Uhr mit The Sound of Dark Side. Der letzte Track ist dann nochmal Bagan's Truck mit She Wants. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und auf Wieder Tschüss, euer Paul Paradox. Winke, winke, bis zum nächsten Mal. Danach geht's weiter, nicht mit Bagan's Truck und Siobhan, sondern mit Bagan's Truck und Lorraine. Sorry nochmal, die falsche Ansage. Bis zum nächsten Mal, euer Paul Paradox bei Daxio Radio. The music from the dark side. I'm Carlos from Pagan Stroke and you are listening to Dark Zero Radio.